Der 9. Kongress des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung fand am 27. und 28. August in Pyongyang, Hauptstadt der Demokratischen Volksrepublik Korea, statt. Daran nahmen die Delegierten teil, die auf den zentralen und regionalen Delegiertenkonferenzen des Jugendverbandes gewählt wurden. Zugegen waren dabei auch als Hörer die Funktionäre der Partei, Verwaltungs- und Militärorgane sowie des Bereiches für die Erziehung der Jugendlichen und Kinder, die Delegationen des Verbandes der koreanischen Jugend in Japan und des Vereins der koreanischen Jugend in China. Unter den Klängen der Begrüßungsmusik erschien auf der Tribüne Marschall Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee. Die Repräsentanten der Partei und der Armee, wie Fang Dong-so und Choi Ryong-hae, die führenden Kader des Jugendverbandes, die vorbildlichen Funktionäre und Mitglieder des Jugendverbandes in der Armee und der Gesellschaft, traten auf die Tribüne. Auch der Leiter der Delegation des Verbandes der koreanischen Jugend in Japan, Kim Yong-ju, und die Leiterin der Delegation des Vereins der koreanischen Jugend in China, Kim Yong-ryo, waren dabei mit. Eine Vertreterin und ein Vertreter der Jugend überreichten dem Genossen Kim Jong-un, getragen vom glühenden Hochachtungsgefühl aller Kongressteilnehmer und der jungen Avantgardisten der ganzen Republik, einen Blumenkorb und verbeugten sich vor ihm. Ihm übergaben die Delegationsleiter des Verbandes der koreanischen Jugend in Japan und des Vereins der koreanischen Jugend in China jeweils eine Ehrenfahne. Auf dem Kongress wurde ein Präsidium gewählt und ein Sekretariat ernannt. Es wurde vorgestellt, dass anlässlich des 9. Kongresses des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung dem Genossen Kim Jong-un die Persönlichkeiten der politischen und gesellschaftlichen Kreise, die Vertreter der sozioideologischen Organisationen, der Solidaritäts- und Freundschaftsorganisationen sowie die Jugendorganisationen in verschiedenen Ländern der Welt Blumenkörbe, Glückwunschtelegramme und Briefe geschickt haben. Bekannt gegeben wurde auch, dass an den Zentralvorstand des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung und seinen 9. Kongress die Persönlichkeiten der politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kreise sowie die Jugendorganisationen von vielen Ländern Blumenkörbe, Glückwunschtelegramme und Briefe gerichtet haben. Der Kongress billigte folgende Tagesordnungspunkte. Punkt 1. Rechenschaft über die Arbeit des Zentralvorstandes des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung. Punkt 2. Rechenschaft über die Arbeit der Zentralen Divisionskommission des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung. Punkt 3. Wahl des Zentralen Leitungsorgans des Jugendverbandes. Punkt 4. Umbenennung des Jugendverbandes. Punkt 5. Revidierung des Status des Jugendverbandes. Der erste Sekretär des Zentralvorstandes des Jugendverbandes, Chun Yong-nam, erstattete einen Bericht über den ersten Tagesordnungspunkt, Rechenschaft über die Arbeit des Zentralvorstandes des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung. Es gab dann weitere Reden. Ein Beschluss zum ersten Tagesordnungspunkt, Rechenschaft über die Arbeit des Zentralvorstandes des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung, wurde in voller Zustimmung aller Delegierten angenommen. Die Leiter des Verbandes der koreanischen Jugend in Japan und des Vereins der koreanischen Jugend in China hielten Gratulationsansprachen. Auf dem Kongress erstattete der Vorsitzende der Zentralen Divisionskommission des Jugendverbandes Kim Soo-il einen Bericht über den zweiten Tagesordnungspunkt Rechenschaft über die Arbeit der Zentralen Divisionskommission des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung. Eine Gratulationsgruppe der koreanischen Kinderorganisation rezitierte das Gratulationsgedicht an den 9. Kongress des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung mit dem Titel »Herzlichen Glückwunsch für unsere avantgardistischen Brüder und Schwestern«. Man ging zum dritten Tagesordnungspunkt Wahl des zentralen Leitungsorgans des Jugendverbandes über. Zunächst wurde der Zentralvorstand des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung und anschließend die Zentrale Revisionskommission des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung gewählt. Es wurde der Inhalt des Beschlusses der ersten Plenartagung des Zentralvorstandes des Jugendverbandes in seiner 9. Wahlperiode veröffentlicht. Das Exekutivkomitee des Zentralvorstandes des Jugendverbandes wurde gewählt. Chun Yong-nam wurde zum ersten Sekretär des Zentralvorstandes des Jugendverbandes gewählt. Zu weiteren Sekretären wurden Park Chol-min, Zhang Hyun-chol, Bae Chung-il, Kim Kyung-jun, Lee Song-ho, Zhang Ryong-gil, Jong Yong-won, Ham Gwang-chol und Lee Gum-chol bestimmt. Das Organisationskomitee des Zentralvorstandes des Jugendverbandes wurde gebildet. Ernannt wurden die Abteilungsleiter des Zentralvorstandes des Jugendverbandes und der Chefredakteur des Zeitungsverlages Chung Yun Chun-yi. Das Ergebnis der Wahl des Vorsitzenden und der stellvertretenden Vorsitzenden der Zentralen Divisionskommission des Jugendverbandes auf der ersten Plenartagung der Zentralen Divisionskommission des Jugendverbandes in ihrer 9. Wahlperiode wurde bekannt gegeben. Auf dem Kongress wurde der 4. Tagesordnungspunkt um Benennung des Jugendverbandes beraten. Der Beschluss, den Jugendverband in den kimilsongistisch kimjongilistischen Jugendverband umzubenennen, wurde durch Einverständnis aller Delegierten angenommen. Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, verlieh persönlich die Fahne des kimilsongistisch-kimjongilistischen Jugendverbandes. Der erste Sekretär des Zentralvorstandes des Jugendverbandes, Jun Yong-nam, legte im Namen der treu ergebenen jungen Avantgardisten des ganzen Landes einen Eid ab, mit dem er schwor, für immer die ehrenvolle Fahne des kimilsongistisch-kimjongilistischen Jugendverbandes hochzuhalten und unter der Führung des Genossen Kim Jong-un über die Generationen die koreanische Revolution, die Sache von Songun-Revolution, zu vollenden. Es wurde der 5. Tagesordnungspunkt, Revidierung des Status des Jugendverbandes, diskutiert. Ein Beschluss über die Statusabänderung wurde durch Zustimmung aller Delegierten angenommen. Marschall Kim Jong-un hielt auf dem Kongress eine programmatische Rede.